Erster danach war König Ahasveros nicht mehr zornig. Er dachte an Vasti. Er dachte daran, was sie getan hatte. Er dachte auch an die Entscheidung über sie. Zweiter, die Diener des Königs sagten dann, man soll schöne junge Frauen für den König suchen. Dritter, der König soll Beamte in allen Teilen seines Reiches einsetzen. Sie sollen alle schönen jungen Frauen nach Susa in das Frauenhaus bringen. Hegai ist der Aufseher über die Frauen. Er soll sich um sie kümmern und sie vorbereiten. Vierter, das Mädchen, das dem König gefällt, wird Königin an Vastes Stelle. Der König mochte diesen Vorschlag. Er tat es dann so. Fünfter, in Susa lebte ein jüdischer Mann. Sein Name war Mardachai. Er war der Sohn von Jair, der Sohn von Shimei, der Sohn von Kisch. Mardachai war ein Benjaminiter. Sechster Mann führte Mardachai aus Jerusalem weg. Das war mit anderen Menschen. König Jojachin von Juda war auch dabei. König Nebukadnezar von Babel führte sie alle weg. Siebter Mardachai war der Pflegevater von Hadassa. Man nannte sie auch Esther. Sie war die Tochter seines Onkels. Sie hatte keine Eltern mehr. Das Mädchen war sehr schön. Ihre Eltern starben. Mardachai nahm sie dann als seine Tochter an. Achter, der König gab ein Gesetz bekannt. Man brachte viele Mädchen nach Susa zu Hegai. Hegai war der Aufseher über die Frauen. Esther kam auch in den Palast des Königs zu Hegai. Neunter, Hegai mochte Esther sehr. Darum bereitete er sie schnell vor. Er gab ihr gutes Essen. Er gab ihr 7 Dienerinnen aus dem Palast. Er brachte Esther und ihre Dienerinnen in die besten Zimmer. Zehnter, Esther sagte nichts über ihr Volk und ihre Familie. Mardachai hatte ihr gesagt, sie soll es nicht sagen. Elfter, Mardachai ging jeden Tag vor dem Frauenhaus spazieren. Er wollte wissen, wie es Esther ging. Er wollte auch wissen, was mit ihr passieren würde. Zwölfter, jedes Mädchen sollte zum König Ahasveros gehen, wenn es an der Reihe war. Das war nach 12 Monaten. Man bereitete sie in dieser Zeit nach den Regeln für Frauen vor. 6 Monate mit Balsamöl und 6 Monate mit Gewürzen. 13. Wenn ein Mädchen zum König ging, bekam sie alles, was sie wollte. Sie durfte es aus dem Frauenhaus in den Palast mitnehmen. 14. Am Abend ging sie zum König. Am Morgen kam sie zurück. Sie ging dann in ein zweites Frauenhaus. Saasgaas war der Aufseher über diese Frauen. Sie durfte nicht wieder zum König kommen. Es sei denn, der König mochte sie sehr und rief sie noch einmal. 15. Dann war Esther an der Reihe, zum König zu gehen. Sie war die Tochter von Abihail, dem Onkel von Mardachai. Mardachai hatte sie als Tochter angenommen. Sie wollte nichts Besonderes. Sie nahm nur, was Hegai, der Aufseher, ihr sagte. Alle Leute, die Esther sahen, mochten sie. 16. So kam Esther zu König Ahasveros in seinen Palast. Das war im 10. Monat, im Monat Tebet. Es war im 7. Jahr seiner Herrschaft. 17. Der König mochte Esther mehr als alle anderen Frauen. Er mochte sie mehr als alle anderen Mädchen. Er setzte die Königskrone auf ihren Kopf. Er machte sie zur Königin an Vastes Stelle. 18. Danach machte der König ein großes Fest für seine Fürsten und Diener. Es war ein Fest für Esther. Auch in den Provinzen gab es Feste. Der König gab Geschenke mit viel Großzügigkeit. 19. Mann brachte ein zweites Mal junge Frauen zusammen. Mardachai saß zu dieser Zeit am Tor des Königs. 20. Esther sagte nichts über ihr Volk und ihre Familie. Mardachai hatte ihr das gesagt. Esther folgte Mardachais Befehl. Sie tat es, wie sie es schon früher getan hatte. 21. In diesen Tagen saß Mardachai am Tor des Königs. 2 Diener des Königs, Bigtan und Teres, wurden wütend. Sie wollten König Ahasveros töten. 22. Mardachai erfuhr davon. Er sagte es Königin Esther. Esther sagte es dem König. Sie sagte, dass Mardachai es ihr erzählt hatte. 23. Mann untersuchte die Sache. Es war wahr. Man hängte die beiden Männer auf. Man schrieb diese Geschichte für den König auf.